schaffen will, braucht innere Ruhe und Entspannung. Neurexan hilft mir zu entspannen und gut zu schlafen. Mit Neurexan fühle ich mich morgens gut erholt. Guter Schlaf ist so wichtig. Danke, Neurexan. Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Schülerhilfe, Deutschlands Profi-Nachhilfe Nummer 1. Jetzt vor Ort wieder für euch da. Einen Monat Nachhilfe gratis sichern, Plätze reservieren und Schulstartangebot buchen unter schülerhilfe.de. Also Luisa und ich, wir sind nicht nur Freunde, wir sind Krankenschwestern. Wir gehen zusammen durch dick und dünn, haben immer ein offenes Ohr füreinander. Und wenn eine von uns mal Liebeskummer hat, leistet die andere erste Hilfe. In aller Freundschaft, die Krankenschwestern. Neue Folgen, immer donnerstags um 18.50 Uhr. Im Ersten. Die beste Playlist im Bremen-Vierland. Bremen 4. Maybe you don't like talking too much about yourself, but you should have told me that you were thinking about someone else. You're drunk at a party, or maybe it's just that your car broke down. Your phone's been off for a couple months, you're calling me now. I know you like this. When shit don't go your way, you needed me to fix it. And like me, I did. But I've been heard that you moved on quicker than I could have ever, you know that hurt. Swear for a while I was there on my phone just to see your name, but now that it's there I don't really know what to say. I know you like this. When shit don't go your way, you needed me to fix it. And like me, I did. But I've been out of every reason. Now suddenly you're asking for it. Yeah, you could say you miss all that we had, but I don't really care how bad it hurts when you broke me first. You broke me first. What did you think would happen? What did you think would happen? I'll never let you have it. What did you think would happen? Vierlandswetter. Heute wieder ein bisschen Sommer im Winter, 18 Grad in Verden und Oldenburg, ein bisschen frischer in Bremerhaven, 14 Grad im Moment. Dazu den ganzen Nachmittag noch richtig viel Sonne und die bleibt auch noch ein Weilchen morgen, allerdings nur bis mittags, dann ziehen so ein paar Wolken durch. Abends können die auch etwas Regen bringen, aber auch morgen wieder warm mit Temperaturen bis maximal 17 Grad. Es ist 16 Uhr. Die 4 News. Mit Daniel Haselbach. Daniel, es gibt in Bremen Proteste dagegen, dass alle Kinder zurück in die Grundschulen kommen sollen. Ja, die Fallzahlen, die seien zu hoch, heißt es. Außerdem steht der nächste Corona-Impfstoff vor der Zulassung und alle Fraktionen der bremischen Bürgerschaft sind für neue Homeoffice-Regeln. In den Grundschulen der Stadt Bremen gibt es Widerstand gegen die vollständige Öffnung für alle Schülerinnen und Schüler. Die Schulleitervereinigung fordert unter anderem, dass es weiter Unterricht in Halbgruppen gibt. Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft ruft für übermorgen zu einer digitalen Protestaktion auf. Aus der Regionalredaktion Buten und Binnen, Heike Zeigler für Bremen 4. Ab kommenden Montag sollen in der Stadt Bremen alle Grundschüler wieder in ihre Klassen kommen. Zu früh, sagen viele Schulleiter und Lehrkräfte. Der Inzidenzwert sei noch zu hoch und der Anteil der ansteckenderen Mutationen wachse. Die Schulleitervereinigung und die GEW wollen, dass die Schüler sich wie bisher in Halbgruppen abwechseln. In Bremerhaven sei dies schließlich auch möglich. Die Schulleiter fordern außerdem verbindliche Schnelltests für alle, bevor sich die Schulen wieder voll öffnen. Beide Forderungen stehen in einem offenen Brief an Bildungssenatorin Bogedan. Der Corona-Impfstoff von Johnson & Johnson hat sich in Studien als wirksam und sicher erwiesen. Zu diesem Ergebnis kommt die US-Arzneimittelbehörde FDA. Aus Washington, Jule Keppel für Bremen 4. Der Impfstoff verhindert schwere Krankheitsverläufe zu 85%, auch bei Infektionen mit den besonders ansteckenden Virusvarianten. Die Wirkung ist bei moderaten Corona-Fällen geringer. Davor schützt der Impfstoff zu 66%. Für die Notfallzulassung in den Vereinigten Staaten ist die Empfehlung einer unabhängigen Expertenkommission entscheidend. Sie kommt am Freitag zusammen und debattiert in einer öffentlichen Anhörung über die Studienergebnisse von Johnson & Johnson. Nach dieser letzten Hürde muss nur noch die FDA grünes Licht geben. Der Impfstoff kann leichter transportiert und gelagert werden. Er braucht keine ultrakalte Kühlung wie der Impfstoff von BioNTech. Kühlschranktemperaturen genügen. In Hamburg hat es den größten Kokainfund aller Zeiten in Europa gegeben. Der Zoll hat mehr als 16 Tonnen der Droge sichergestellt. Sie waren in Containern aus Paraguay versteckt. Der geschätzte Straßenverkaufswert beträgt mehrere Milliarden Euro. Alle Fraktionen in der bremischen Bürgerschaft sprechen sich dafür aus, die Regeln für das Homeoffice neu zu gestalten. Ein entsprechendes Gesetz dazu müsste auf Bundesebene eingeführt werden. Allerdings, wie dieses Gesetz aussehen könnte, darüber gehen die Meinungen in der bremischen Bürgerschaft auseinander. Aus der Regionalredaktion Buten und Binnen, Ramona Schlee für Bremen 4. Bisher wird Homeoffice in der Arbeitsstättenverordnung geregelt. Die Bremer FDP-Fraktion hält das Thema für so wichtig, dass sie daraus ein Bundesgesetz machen will, mit weniger Vorgaben. Dass zum Beispiel Arbeitgeber wie bisher zunächst den heimischen Arbeitsplatz des Mitarbeiters vor Ort auf mögliche Gefahren überprüfen müssten, sei praxisfern. Die CDU unterstützt den FDP-Antrag und findet, auch die Ausstattung des Arbeitsplatzes zu Hause sei zu streng geregelt. Die Fraktionen von Linke, SPD und Grüne finden diese strengen Regeln dagegen richtig. Arbeit am heimischen PC dürfe nicht krank machen. Das waren die 4 News mit Daniel Hasselbach. Danke sehr. Bremen 4. Verkehr. 3 Minuten nach 4. Es gibt keine Meldungen von den Autobahnen. Das ist die gute Nachricht. Aber Blitzer habt ihr uns gemeldet. Einmal in Bremen auf der B6 wird geblitzt, stadteinwärts in Höhe der Stefanibrücke und auf der L341 ansteht in Richtung Ehrenburg beim Bauernhof da. Gute Fahrt. Bremen 4. Bremen 4 läuft. Moin, Michelle Fausten hier und ich habe gleich hohen Besuch bei mir in der Sendung. Spreche mit einem deutschen Musiker. Wer es ist, verrate ich noch nicht, aber ich kann jetzt schon sagen, dass ich weiß, dass er mit mir sprechen wird. Die beste Playlist im Bremen Vierland. Bremen 4. When the darkness don't let you sleep, I'ma hold you close. When the space is all you need, I can let you go. And if the spark in your eye goes out, I can be your glow, bringing you home. I see your hurt, I feel your pain. All of our dirt is washed in the rain. I've walked that road, I felt that shame. No place is home, but times they are changing. Just need you now, keep holding on.

beste Playlist in Bremen 4 Land. Bremen 4. Yo, man. Yo. Open up, man. What do you want, man? My girl just caught me. You made her catch you? I don't know how I let this happen. But who? The girl next door, you know? I don't know what to do. Say it wasn't you. All right. Honey came in and she got me red-handed, creeping with the girl next door. Picture this, we were both caught making love on the bathroom floor. How could I forget that I had given her an extra key? All this time she was standing there, she never took her eyes off me. Oh, you think I go home and access to your villa? Just for sun a witness, all of you clean all your pillar. You better watch your back before she turn into a killer. Just review the situation that you call the pinner. To be a true player, you have to know how to play. If she say a night, convince her say a day. Never admit to a word where she say. And if she claim a you tell her, baby, no way. But she caught me on the counter. Wasn't me. Saw me kissing on the sofa. Wasn't me. I even had her in the shower. Wasn't me. She even caught me on camera. Wasn't me. She saw the marks on my shoulder. Wasn't me. Heard the words that I told her. Wasn't me. Heard the screams getting louder. Wasn't me. She stayed until it was over. Honey came in and she got me red-handed, creepy with the girl next door. Picture this, we were both caught making love on the bathroom floor. I had tried to keep her from what she was about to see. Why should she believe me when I told her it wasn't me? She knows she not, she really not a right for vex. I never used to see her make the jig a low flex. As somebody else in favor, you in a the complex. Seeing is believing, so you better change your specs. You know she a go bring a whole heap of things up from the past. All the little evidence, you better know for mass. Quick for your answer, no off it talk. But if she back a gun, you know you better run fast. But she caught me on the counter. Wasn't me. Saw me kissing on the sofa. Wasn't me. I even had her in the shower. Wasn't me. She even caught me on camera. Wasn't me. She saw the marks on my shoulder. Wasn't me. Heard the words that I told her. Wasn't me. Heard the screams getting louder. Wasn't me. She stayed until it was over. Honey came in and she caught me red-handed, creepy with the girl next door. Picture this, we were both caught making love on the bathroom floor. How could I forget that I had given her an extra key? All this time she was standing there, she never took her eyes off me. Wanna tell her that I'm sorry for the pain that I've caused. I've been listening to your reason, it makes no sense at all. Need to tell her that I'm sorry for the pain that I've caused. You may think that you're a player, but you're completely lost. That's what I say. Honey came in and she got me red-handed, creepy with the girl next door. Picture this, we were both caught making love on the bathroom floor. How could I forget that I had given her an extra key? All this time she was standing there, she never took her eyes off me. Wasn't me. Wasn't me. Wasn't me. Wir schnuppern schon mal langsam Richtung Feierabend hier auf Ring 4. Wasn't me. Viertel nach vier jetzt. Guten Tag, hier ist Michelle Fausten und ich habe einen Gast bei mir in der Leitung, ein deutscher Musiker, zugeschaltet aus München. An dieser Stelle erst einmal ein noch anonymes Hallöchen. Hallöchen, schönen Tag. Er ist 27 Jahre alt. Wäre er als Mädchen auf die Welt gekommen, dann hätte seine Mutter ihn Wendy genannt. Er kennt sich aus mit Punkten in Flensburg. Und passend dazu wollte er als Kind Rennfahrer werden, ist dann aber doch über DSDS zum Musiker geworden. Und wenn das mit der Musik irgendwann mal nicht mehr klappen sollte, dann will er irgendwie mit Sport sein Geld verdienen. Deswegen macht er gerade ein Fernstudium zum Fitnesstrainer. Ist das soweit alles richtig? Ja, grob zusammengefasst ist das ganz gut erklärt. Dann, meine Damen und Herren, begrüße ich ganz herzlich Vincent Weiss hier bei Bremen 4. Moin, moin. Vincent, glaubst du ernsthaft, dass du mal Fitnesstrainer wirst, weil es mit der Musik nicht mehr so läuft? Ja, das ist immer so ein bisschen schwer zu sagen, weil ich finde, dass die Musikbranche ist halt so ein total schnelllebiges Geschäft irgendwie. Das bin schon irgendwie darauf gefasst, dass es irgendwann natürlich nicht mehr so erfolgreich läuft wie jetzt gerade. Jetzt gerade arbeitest du ja sehr fleißig an deinem dritten Studioalbum. Irgendwann vielleicht heißt das, kommt im Mai raus. Und das ist ja ein sehr persönliches Album, Vincent. Deswegen dachte ich, lernen wir uns gleich erstmal ein bisschen genauer kennen. Ja. Ich habe mal Liedtexte von dir als Fragen umformuliert, Vincent, und die würde ich ganz gerne mal raushauen jetzt. Alles klar. An welchem sonst stillen Ort denkst du manchmal, ey, hier müsste Musik sein? Oh Gott. Ich dachte, ich bin immer gut in spontan antworten. An welchem sonst stillen Ort? Ich wollte gerade irgendwie sowas sagen wie am Strand oder so in der Ostsee, aber ich finde, da genieße ich gerade, dass es da still ist und dass es da ruhig ist und man halt wirklich Wind und Wasser hört. Da ist, finde ich, Musik zum Beispiel fehl am Platz. Vielleicht im Bundestag. Das könnte vielleicht mal ein bisschen zu entspannteren Gesichtern vielleicht sorgen, wenn man das in der Pause mal machen würde, ja. Okay, Vincent, ein Feuerwerk ist für dich was? Ein Feuerwerk ist für mich ein kurzer Augenblick der Glücksgefühle. Wenn du mal wieder richtig frische Luft brauchst, dann fährst du in einer Zeit ohne Corona an welchen Ort? Dann fahre ich mit dem Motorrad an die Ostsee. Was ist das Gegenteil von Traurigkeit? Glücklich sein. Bist du glücklich? Ja, ich bin ganz sehr glücklich, ja. Okay, und letzte Frage, fehlen dir jemals die Worte? Ja, oft. Also wie man eben gerade an der ersten Frage gehört hat, bin ich auch manchmal sprachlos. Aber tatsächlich nicht oft. Also ich rede viel, ich rede oft, ich rede lange, ich rede viel zu schnell. Auf der Bühne quatsche ich manchmal so viel Blödsinn und verhasse mich nicht so oft, dass mich die Leute immer ja, das filmen und online stellen. Und es gibt so eine Vincent-Fail-Seite, wo ich einfach mehr Blödsinn rede, als mir lieb ist. Es gibt eine Vincent-Fail-Seite? Ja, genau. Da sind alle Ausrutscher von mir, wie ich von der Bühne falle, wie ich auf der Bühne hinfalle, wenn mir auf der Bühne eine Hose reißt. Klickst du da manchmal durch und ärgerst dich oder ist das ein Spaßding irgendwie? Nein, ich klick mich da durch und freue mich. Also ich bin einer, der sehr gut über sich selbst lachen kann und ich finde, das sollte jeder machen. Also für mich ist das eher Bespaßung. Ich gucke mir das manchmal an und denke so, Mann, ich bin zwar ein Trottel, aber ich finde es lustig. Über sich selbst lachen können heißt ja auch immer, selbstreflektiert zu sein, mit sich selbst irgendwie gut klarzukommen. Das ist ja auch das Thema in deinem nächsten Album, über das wir gleich nochmal ein bisschen genauer sprechen. Vorher möchte ich in die Single reinhören, Wer, wenn nicht wir, die ja schon Vorbote ist auf das Album und die du jetzt gerne, lieber Vincent, in alter Michelle Fausten-Tradition bitte selbst mit Schmackes ankündigen darfst. Ja, sehr schön, sehr schön. Sind Fragen da, hast du einen Plan? Kannst du zu viel, bin ich spontan? Und machst du zu, geh ich offen damit um. Fühl ich mal zu hoch, fängst du mich ein? Über meinen Schatten springen wir zu zweit. Hätt nie gedacht, dass wir mal so weit kommen. Oh, es kann so leicht sein, sich zu verlieren. Doch bei dir weiß ich, oh, du bleibst bei mir. Wer, wenn nicht wir, gehen zusammen durch alle Zeit. Was auch passiert, wir beide bleiben. Wir bleiben, sag mir wo. Wenn nicht hier, fangen wir an zu begreifen, dass die kleinen Dinge reichen, dass sie reichen mit dir. Nehm ich es schwer, nimmst du es leicht. Für dich ist mir kein Weg zu weit. Und steh ich Kopf, drehst du mich wieder um. Und ich fang alles ab, bevor's dich trifft. Bin ich übermütig, bist du vorsichtig. Was sich auch ändert, es ändert nichts an uns. Oh, es kann so leicht sein, sich zu verlieren. Doch bei dir weiß ich, oh, du bleibst bei mir. Wer, wenn nicht wir, zusammen durch alle Zeiten, was auch passiert, wir beide bleiben. Wir bleiben, sag mir wo. Wenn nicht hier, fangen wir an zu begreifen, dass die kleinen Dinge reichen, dass sie reichen mit dir. Es kann so leicht sein, sich zu verlieren, doch bei dir weiß ich, oh, du bleibst bei mir, du bleibst bei mir. Wer, wenn nicht wir, gehen zusammen durch alle Zeiten. Was auch passiert, wir beide bleiben, wir bleiben, sag mir wo. Wenn nicht hier, fangen wir an zu begreifen, dass die kleinen Dinge reichen, dass sie reichen mit dir. Kleinen Dinge dir. Wenn, wer, wenn nicht wir. Die neue Single von Vincent Weiß auf Bremen 4. Das Album dazu kommt auch bald raus. Beides, lieber Vincent, ist ja sowas wie eine emotionale Verausgabung von dir, oder? Ja, das kann man sehr gut so sagen. Ja. Also ich bin eben, hab mich so emotional die letzten zwei Jahre in dem Album so ein bisschen wirklich ausgelassen und alles mal runtergeschrieben, was mich so die letzten zwei Jahre mitgenommen hat, bewegt hat, aber auch mal weiter noch zurückreflektiert, was ist mit mir passiert die letzten vier, fünf Jahre, als der ganze Erfolg losging. Was ist denn alles passiert mit Vincent Weiß? Was ist alles mit Vincent Weiß passiert? Vincent Weiß kam mit 18 blauäugig nach München und dachte, er macht ein bisschen Musik und hat auf einmal eine riesen Karriere hinter sich gebracht, die ich so ein bisschen langsamer angehen wollen würde, wenn ich es mir ausruhen könnte, weil man immer von gesundem Wachstum spricht und das hatte ich irgendwie gefühlt nicht. Bei mir war der erste Song direkt erfolgreich und das erste Album und jetzt stehe ich vom dritten Album und das soll gar keine Beschwerde sein, sondern das ist alles mega geil, aber ich habe mich natürlich viel zu wenig um mich selbst gekümmert, glaube ich, und viel zu wenig Zeit genommen, mal ein bisschen was zu reflektieren, weil ich wirklich dadurch gesprintet bin und Dinge erlebt habe in meinem Leben, die ich mir so für 15 Jahre vorgenommen habe, die habe ich in 5 Jahren abgeklappert. Gab es irgendwann eigentlich mal diesen Moment, wo du gedacht hast, hätte ich mal kurz vorher nachgedacht, ob ich das auch wirklich so möchte? Also ich bin tatsächlich einer, der erst handelt und dann denkt meistens, also ich treffe sehr, sehr schnell Entscheidungen. Und von daher gibt es diese Momente natürlich sehr oft in meinem Leben, dass ich denke so, Mann, warum hast du denn nicht einmal die 5 Minuten Zeit, um darüber nachzudenken? Aber das bringt mich auch irgendwie dahin, wo ich bin und das macht mich auch zu dem Typen, der ich bin, sodass ich halt einfach schnell Entscheidungen treffe. Das war wahrscheinlich auch sehr oft sehr gut, was ich so gemacht habe. Aber klar denke ich manchmal auch so, ey, da hättest du dir mal ein paar Minuten Zeit nehmen sollen. Ne? Das ist ja das, worum ich mich im Album auch so ein bisschen beschäftige, dass diese ganze Welt, die ich nach außen verkörper, gerade mit Social Media, die ist ja sehr glamourös und erfolgreich und große Hallen und was alles im Hintergrund passiert, das kriegt natürlich keiner mit. Und das versuche ich so ein bisschen auf dem Album auch mal auszuschreiben. Vielleicht irgendwann wird das Studioalbum ja heißen, das dritte. Wenn du jetzt eben gesagt hast, du bist jemand, der erst handelt und dann nachdenkt, alles ist viel schneller gegangen, als du das irgendwie mal gedacht hättest, heißt dieses vielleicht irgendwann, soll das auch so ein bisschen Ruhe reinbringen in ja, ich würde gerne noch Dinge erreichen, aber irgendwann ist auch gut genug? Ja, genau. Es ist halt so ein bisschen auf meiner Selbstfindungsreise, auf der ich gerade so ein bisschen bin, das klingt immer so ein bisschen esoterisch, ja, dass ich sage, ich will mich selbst finden, aber es ist ja auch so, man sagt ja auch so, man soll selbst mit sich erstmal 100%ig zufrieden sein und sich selbst 100%ig lieben, bevor man das mit anderen machen kann. Und an dem Punkt bin ich zum Beispiel, sage ich ganz ehrlich, einfach noch nicht, dass ich sage, ich bin 100%ig zufrieden mit allem, wie ich so bin und was ich so mache. Und auf dem Weg befinde ich mich ja gerade, da möchte ich auch hinkommen. Aber wie gesagt, ich stresse mich da auch nicht und sage, das muss jetzt heute oder morgen passieren, sondern es passiert halt im Laufe der Zeit. Und man braucht halt Zeit, um Gefühl oder Verhaltensmuster zu ändern. Und die passieren halt irgendwann. Und vielleicht wird sie auch irgendwann doch noch der Fitnesstrainer werden. Und vielleicht irgendwann auch das noch. Vincent, danke für die Zeit. Wir freuen uns sehr auf das dritte Studioalbum. Ich würde mich gerne in einer Vincent Weiß-Art von dir verabschieden. Wie sagst du deinen Kumpels Ciao? Wie sag ich meinen Kumpels Ciao? Also mein jetziger Alltag sieht ja so aus, dass ich abends das Studio verlasse, nachts um 4. Und dann sage ich meistens, hey, bis gleich, weil wir uns dann am nächsten Morgen wieder treffen und im Studio. Also, liebe Bremen-V-Hörer, bis später. I'm not afraid to die. Roses von St. John hier auf Bremen 4 und gleich macht Bruno Mars weiter. Locked out of heaven gibt's noch vorhalb. Jetzt bei Apollo. Eine zahlen, zwei bekommen. Zu jeder Brille ab 100 Euro gibt es eine zweite Brille in Sehstärke dazu. Bei Apollo und auf apollo.de. Das eigene Zuhause mit 30. Wie ich das gemacht habe? Meine Eltern denken, ich mache krumme Geschäfte. Meine Freunde denken, ich habe Geld gewonnen. Meine neuen Nachbarn denken, ich habe einen Schatz gefunden. Und ich denke mir, haben die noch nie mit der Sparkasse gesprochen? Das eigene Zuhause. Leichter als gedacht. Finden und finanzieren Sie mit der Sparkasse Ihre Traumimmobilie. Alle Informationen auf sparkasse-bremen.de. Hey yo, Café de Chibo. Genießen und sparen mit Chibo Café. Diese Woche feine, milde Filterkaffee im Vorteilspack. 4x 250 Gramm zum Aktionspreis für nur 8,98 Euro. Feine, milde. Hey yo, Café de Chibo. Jetzt wieder neu. Die ADAC Motorwelt. Diesmal mit großem Ratgeber zum Thema Autokauf. Als ADAC-Mitglied kostenfrei mitnehmen bei teilnehmenden Edeka-Märkten und bei Netto. Abholorte unter adac.de/motorwelt. Du hast Hunger. Probier jetzt Colonel Sanders legendäre Crunch Burger. Für knusprige 1,50 Euro. Musst du probieren. KFC. Legendär lecker. Marke bei Aldi? Kann was. Kann lecker, vielfältig und aufregend. Darauf ist Verlass. Viele Marken diese Woche noch günstiger. Zum Beispiel Giramont, verschiedene Sorten, 200 Gramm nur 1,69 Euro. Oder Gerolsteiner Medium, 1,5 Liter nur 69 Cent. Zuzüglich Pfand. Kann viel, kostet wenig. Natürlich zum Original-Aldi-Preis. Die beste Playlist im Bremen-Vierland. Bremen 4. Oh,

up. Only thing I need to know is if you wet enough. I'm talking slick back, kick back, gang sipping 40s. You keep playing another day with your shorty. Mismatch fits, that was wet before you know me. Got a lot of love, but you better save it for me. We play games of love to avoid the depression. K Golden auf Bremen 4. Es gibt neue Musik von Riton. Der hat sich einem Lied angenommen, das viele von uns noch aus dem Jahr 1995 kennen. Push the Feeling On von Nightcrawlers. Und genau diese Nummer hat er jetzt nochmal neu aufgemischt, zusammen mit den beiden Entertainern Hype Man und Mufasa. Und ich würde sagen, man hört doch sehr deutlich das Original in der neuen Version. Playlist im Bremen-Vierland. Bremen 4. Don't Friday, I'm in Love, The Cure, hier auf Bremen 4. Es ist 4:45, große Bestürzung letzte Woche, Freitagabend, kurz vorm Wochenende, ist bekannt geworden, dass es Pläne gibt, die Bremerhavener Lloyd-Werft zum Ende des Jahres stillzulegen, weil einfach die Aufträge fehlen. Im Moment bauen die ja noch die Luxusjacht Solaris, aber dann soll eben Schluss sein mit 160 Jahren Schiffbau und 350 Arbeitsplätzen. Heute hat die bremische Bürgerschaft über das Thema nochmal gesprochen und verfolgt hat das für uns Katharina Spätmann aus der Regionalredaktion Butten und Binnen. Katharina, was kam denn bei diesem Gespräch raus? Ja, dass sich ausnahmsweise mal alle einig waren, nämlich darüber, dass die Lloyd-Werft erhalten bleiben muss mit den Arbeitsplätzen und dass sie aus dem Mutterkonzern raus muss, der Genting-Gruppe. Das hat Nelson Janssen von den Linken auf den Punkt gebracht. Im Gegenzug zu weiteren Hilfen muss der Bund verlangen, dass die Lloyd-Werft mit einem neuen Eigentümer ihren eigenen Weg gehen kann. Senat und Bürgerschaft müssen die Bundesregierung dazu auffordern, die Herauslösung der Lloyd-Werft zur Bedingung für weitere Stützungsmaßnahmen zu machen. Ja, nochmal zur Erinnerung, die Lloyd-Werft gehört ja seit 2015 zur malaysischen Genting Group. Und die ist ja auch durch die Corona-Pandemie ziemlich in die Schieflage geraten, habe ich gehört, ne? Ja, die bauen nämlich Kreuzfahrtschiffe und die braucht ja nun im Moment keiner. Mhm. Und die Befürchtung ist eben, dass Genting die Lloyd-Werft mit in eine Insolvenz ziehen könnte. Davor hat der SPD-Abgeordnete Zager zum Beispiel gewarnt. Und Hauke Hilz von der FDP hat gefordert, dass man jetzt eben aufpassen muss, dass kein Geld vom Bund in die Genting-Gruppe fließt, sondern das muss eben in Bremerhaven ankommen. Und da ist er auf einer Linie mit der Wirtschaftssenatorin Vogt, die ja auch genau aus diesem Grund Bundeshilfen skeptisch gegenüber ist. Sie sagt eben, der Staat habe praktisch keine Möglichkeit, die Unternehmen auch zu verpflichten, die Jobs zu erhalten. Was wäre denn dann Ihre Lösung? Ja, sie ist für einen Verkauf der Werft und sie sagt am besten an einen Käufer aus der Region, das sei ihre klare Favoritenlösung. Und es ist ja schon im Gespräch die Rönner-Gruppe hier aus Bremerhaven. Und der CDU-Abgeordnete Raschen, auch aus Bremerhaven, sagte hier, der Senat müsse eben einen möglichen Käufer unterstützen. Und er hat dafür auch eine Landesbürgschaft ins Spiel gebracht. Da würde die CDU mitziehen. Aber er hofft, wie auch die SPD und die Grüne, auch noch auf Hilfen vom Bund. Also da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen über die Zukunft der Bremerhavener Lloyd-Werft. Katharina Spätmann aus der Butten und Binnen Regionalredaktion hatte die Zusammenfassung für uns an dieser Stelle. Dankeschön. Gerne. It's only been about a couple of days. You must have gone to put a spell on me. I can't get you out from under my face. Singing, oh my Lord, you'd be the death of me. I'm not the one to normally play the fool. So tell me, brother, what's I meant to do? Help me, help me. Going crazy over you. Singing, oh my God, if you're the fire, I'm the fuel. My mama, your shit, I would say. Stupid to get in between a woman who knows what she wants. Well, I guess I made that mistake. I'm young and foolish and brave, but she's made her way to my heart. I gotta get out. This is what you get. Written over your face. You say love, I gotta have a little bit. Thinking I'd have mercy, but I know you ain't insane. And daddy used to want me by your kind. I read the book maybe 1,000 times. Somewhere, somehow, missed the warning signs. Cause I'm calling up to see if you're around tonight. My mama, your shit always says, stupid to get in between a woman who knows what she wants. Well, I guess I made that mistake. I'm young and foolish and brave, but she's made her way to my heart. I gotta get out. Fire, fire, oh, oh, oh, oh.

Wetter. Obwohl die Sonne hier so reinblendet, kann ich gerade noch die Temperaturen lesen. 18 Grad in Vechta im Moment, 17 in Cuxhaven und auch noch in Bremen. Schön warm dazu, den ganzen Nachmittag noch Sonne, bis sie denn weg ist. Und auch morgen, zumindest vormittags, noch schön heiter, sonnig. Dann ziehen ein paar Wolken durch. Abends kann es auch mal ein bisschen regnen. Aber es bleibt warm bei Werten bis 17 Grad. Es ist 17 Uhr. Die 4 News. Mit Daniel Haselbach. Der nächste Impfstoff steht in den Startlöchern, Daniel. Ja, in den USA haben die Behörden den Wirkstoff von Johnson & Johnson begutachtet und der kommt dabei ganz gut weg. Außerdem sieht Gesundheitsminister Spahn in Selbsttests einen Schritt zu mehr Normalität und der Einzelhandel findet die Überlegungen der Bremer Landesregierung gut, den Lockdown für Geschäfte zum ersten Mal seit November zu lockern. So wie es aussieht, steht der nächste Corona-Impfstoff vor der Zulassung. Erst einmal allerdings in den USA. Dort kommt die Arzneimittelbehörde FDA zu der Einschätzung, dass der Wirkstoff von Johnson & Johnson wirksam und sicher ist. Aus Washington, Jule Keppel für Bremen 4. Der Impfstoff verhindert schwere Krankheitsverläufe zu 85%, auch bei Infektionen mit den besonders ansteckenden Virusvarianten. Die Wirkung ist bei moderaten Corona-Fällen geringer. Davor schützt der Impfstoff zu 66%. Für die Notfallzulassung in den Vereinigten Staaten ist die Empfehlung einer unabhängigen Expertenkommission entscheidend. Sie kommt am Freitag zusammen und debattiert in einer öffentlichen Anhörung über die Studienergebnisse von Johnson & Johnson. Nach dieser letzten Hürde muss nur noch die FDA grünes Licht geben. Der Impfstoff kann leichter transportiert und gelagert werden. Er braucht keine ultrakalte Kühlung wie der Impfstoff von BioNTech. Kühlschranktemperaturen genügen. Corona-Schnell- und Selbsttests helfen, Schritt für Schritt wieder zur Normalität zurückzukehren. Das hat Gesundheitsminister Spahn im Bundestag gesagt. Sie würden Sicherheit schaffen und damit die Voraussetzungen für Theaterbesuche oder andere Veranstaltungen. Aus Berlin Volker Schaffranke für Bremen 4. Um nicht wieder in die Verlegenheit zu kommen, Ausgabedaten nicht einhalten zu können, stellte der Gesundheitsminister gleich zu Beginn klar, die heute zugelassenen Corona-Selbsttests für den Eigenbedarf würden nicht sofort überall verfügbar sein. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir eben jetzt Tag um Tag, Woche um Woche, weil das ja Produkte sind, die anders als Impfstoffe auch leichter skalierbar sind, deutlich mehr Tests verfügbar haben werden. Noch ist nicht abschließend geklärt, ob die Kosten der Corona-Selbsttests für daheim vom Bund komplett übernommen oder nur bezuschusst werden. Zunächst will Spahn abwarten, wie hoch der Marktpreis sein wird. Die Bremer Bildungsdeputation hat das Geld für Corona-Schnelltests in Schulen freigegeben. Stimmt auch der Haushaltsausschuss zu, sollen damit in der Stadt Bremen für mehr als 3,7 Millionen Euro zusätzlich 1 Million Testkits angeschafft werden. Laut Bildungsbehörde liegen bereits 300 Schnelltests vor, die in Kürze verteilt werden sollen. Schüler und Lehrer sollen damit zweimal pro Woche getestet werden. Der Einzelhandel findet die Überlegungen der Bremer Landesregierung gut, den Lockdown für Geschäfte zum ersten Mal seit November zu lockern. Der Handelsverband Nordwest sieht das als Einstieg in eine vorsichtige Öffnung. Diskutiert wird, dass Kunden Termine in Geschäften machen können, um dort dann einzukaufen. Aus der Regionalredaktion Buten und Binnen, Christian Schwalb für Bremen 4. Im Einzelhandel wären dann in kleineren Geschäften maximal eine Verkaufskraft und ein Kunde gleichzeitig. In Warenhäusern könnten es abhängig von den Verkaufsflächen mehr sein, die sich dann aber verteilen. Der Besuch mit Termin ist einer von mehreren Vorschlägen, die Einzelhandelsverbände der Bremer Landesregierung schon vor der letzten Ministerpräsidentenkonferenz unterbreitet hatten. Dieser Schritt hätte längst umgesetzt werden können, sagt Jan König vom Handelsverband Nordwest dazu. Der Bremer Senat will sich in einer der kommenden Sitzungen mit dem Thema befassen. Das waren die 4 News mit Daniel Haselbach. Ach, erzähl doch noch ein bisschen was. Ich habe gerade so schön die Nase in die Sonne gehalten, Daniel. Ich kann sagen, dass ich zum ersten Mal, glaube ich, im Februar Heuschnupfen habe. Habe ich noch nie gehabt. Oh, haben wir letztens noch drüber gesprochen. Verdammtes gutes Wetter. Es kommt früher, es bleibt länger und es wird schlimmer, Daniel. Tut mir leid. Ich möchte den Schnee zurück. Alles klar. Bremen 4. Verkehr. Wir schauen auf die Straßen. Vorsicht, hier bist du erstmal auf der A27, Walsrode Richtung Bremen. In Höhe Verden Nord steht ein defekter LKW. Die A7 jetzt Hamburg in Richtung Hannover. Die ist zwischen dem Dreieck Hannover Nord und Großburg-Wedel nach einem Unfall gesperrt. Dadurch Stau im Moment. Die Umleitung führt Richtung Braunschweig über die A352 bis Kaltenweide. Da dann auf die B522 bis Langenhagen zur A2. Das ist ganz schön viel an Info, steht auch immer auf bremen4.de. Und die H28 noch leer Richtung Bremen zwischen Oldenburg-Wechleu und Oldenburg-Iversen. Da gerade 3 Kilometer Stau. Ansonsten Ansonsten wird noch geblitzt auf der A28 Oldenburg Richtung Leer an der Abfahrt Oldenburg-Harentor. Außerdem in Bremen auf der B6 stadteinwärts in Hörstefanibrücke und auf der L341 ansteht Richtung Ehrenburg beim Bauernhof. Und gerade noch frisch reingekommen, ein Blitzer aus der Samtgemeinde Hambergen. Lübber steht auf der Bahnhofsstraße da beim Feuerwehrhaus. Gute Fahrt. Bremen 4. Bremen 4 läuft. Mit Michelle Fausten und wir machen uns weiter einen entspannten Nachmittag. 17 Uhr ist durch, das heißt, so langsam dürften die meisten in den Feierabend wechseln und entsprechend musikalisch entspannt geht es jetzt weiter mit Milo, Whatever It Takes. Die beste Playlist im Bremen-Vierland. Bremen 4. Just when I thought love was impossible and I was about to get philosophical, there she was with a coffee to go. Perfectly framed by a beautiful Basquiat, endorphins up to the maximum when she said, let's call a taxi and go. It's no secret, love will mess you up. If you don't mean it, better believe it. Baby, I want you, let there be no mistake. We're gonna find out, whatever it takes. Baby, I want you, you got me wide awake. We're gonna find out, whatever it takes. Back of the cab, feeling affectional, do my best to be intellectual, lover of art, teach me I'm dying to know. Let's ride all night, let's make a thing of it, stop off in Vegas and put a ring on it, shut off the meter whenever you're ready to go. It's no secret, love will mess you up, but if you don't need it, better believe it. Baby, I want you, let there be no mistake. We're gonna find out, whatever it takes. Baby, I want you, you got me wide awake. We're gonna find out, whatever it takes. little by little, I'm losing my sight. Little by little, I'm falling behind. Little by little, I'm slipping out of line. Little by little, I'm reclaiming what's mine. Die beste Playlist im Bremen-Vierland. Bremen 4. You cut out a piece of me and now I bleed internally, left here without you. The Kid Laroi, Without You. You cut out a piece of me and now I bleed internally, left here without you. Without you. And it hurts for me to think about what life could possibly be like without you, without you. I can't believe that you would have been leaving. Fuck all of your reasons. I lost my shit, you know I didn't mean it. Now I see it, you run and repeat it. And I can't take it back, so in the past is where we'll leave it. So there you go, oh. Can't make a wife out of a hoe, oh. I'll never find the words to say I'm sorry, but I'm scared to be alone. You cut out a piece of me and now I bleed internally, left here without you, without you. And it hurts for me to think about what life could possibly be like without you. You go. I really wish that we could have got this right. So here I go. Oh, can't make a wife out of a hoe. Oh, I'll never find the words to say I'm sorry, but I'm scared to be alone. You cut out a piece of me. Viertel nach fünf. Hier ist Bremen 4. Schönen Nachmittag. Wenn der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vor die Mikrofone tritt, dann geht es seit Monaten immer um Corona, Impfungen, Schnelltests, Selbsttests. Heute war es wieder soweit. Jens Spahn ist im Bundestag ans Mikro getreten und da ging es vor allen Dingen um Jens Spahn. Das Erste, was einem begegnet, wenn man googelt Jens Spahn heute, ist scharfe Kritik am Ankündigungsminister. Bremen 4 Reporter Christopher Jänert in unserem Hauptstadtstudio in Berlin. Du bist nah dran an Herrn Spahn. Was wird denn an der Politik des Gesundheitsministers da am meisten kritisiert? Da wird viel kritisiert. Im Prinzip entlädt sich da alles, was man in Sachen Corona-Pandemie kritisieren kann. Gerade am Gesundheitsminister, auch wenn er für manche Sachen gar nichts kann. Also es wurde kritisiert, dass die Impfungen zu langsam laufen, dass zu viel Impfstoff liegen bleibt. Gerade AstraZeneca, was offenbar ja viele gar nicht wollen. Und da haben wir momentan jetzt ganz aktuelle Zahlen bekommen. Nur 15% des Impfstoffs, der jetzt schon hier ist, ist überhaupt bisher verimpft worden. Also da ist noch viel, viel Luft nach oben. Das sind die Sachen, die kritisiert werden. Dann das nächste sind die Schnelltests. Da hat er gesagt, ab dem 1. März kommen Schnelltests. Das musste er wieder kassieren. Mhm. Und da sind vor allem die Länder und die Opposition sehr sauer, weil sie sagen, ja, jetzt müssen wir die Pläne wieder anders machen. Also das war das, was da so kritisiert wurde. Wie ist er denn aufgetreten? Hat er das, sage ich mal, selbstkritisch angenommen oder selbstbewusst abgelehnt, diese Kritik? Ich würde sagen, der war eher selbstbewusst. Am Anfang hat man gesehen, der war so ein bisschen nervös, aber die Abgeordneten haben es ihm auch nicht so wirklich schwer gemacht. Die haben nicht so wirklich kritisch nachgefragt. Man hätte so viele kritische Fragen stellen können. Warum sind schon wieder Versprechen geplatzt? Warum geht das so langsam mit dem Impfen? Was ist da mit der Kanzlerin? Gibt es da Streit und so weiter? Hätte man alles fragen können, ist aber nicht passiert. Und deswegen ist er auch mit jeder Frage selbstbewusster geworden und konnte dann auch immer sagen, dafür bin ich vielleicht auch gar nicht zuständig, sondern eher die Kanzlerin oder den Ministerpräsidenten. Also er hat das ganz gut gemacht. Gehen wir da aber nochmal ins Detail auf diese Schnelltests, weil das natürlich viele Menschen gerade interessiert. Was hat er dazu gesagt? Er hat nochmal dazu gesagt, weil diese Schnelltests, heute kam ja die Nachricht, dass 3 Selbsttests zugelassen wurden, also die man selbst machen kann, wo man auch selbst das Ergebnis sich holen kann, weil man alles dafür bekommt, was man dann zu Hause dafür braucht. Da sind 3 zugelassen worden und da waren jetzt die offenen Fragen noch, ab wann können wir die denn alle kaufen? Und da ist das Ziel, dass die auch in Supermärkten und Discountern dann ausliegen bald, aber da musste er sagen, ich weiß es nicht. Also es wird noch ein paar Tage dauern, sofort ist es nicht. Das musste er sagen. Und die zweite Frage war, was werden die denn kosten? Mhm. Werden die 9 Euro kosten oder 2 Euro oder 1 Euro? Da musste er auch sagen, weiß ich leider nicht. Wir müssen dann mal gucken, was die Supermärkte am Ende dafür verlangen und ob der Staat da was drauflegen muss. Aber da hat er jetzt nicht besonders gut glänzen können, weil er immer sagen musste, ja, weiß ich leider nicht. Viele Fragen also noch offen bezüglich der Selbsttests. Trotzdem ein höre ich raus selbstbewusster Jens Spahn, der heute wieder ans Mikrofon getreten ist in Berlin. Und Christopher Jenert hat das uns verfolgt hier auf Bremen 4. Dankeschön. Looking at

focus and you feel too exhausted to pray. Don't get lost in the moment or give up when you're closest. All you need is somebody to say it's okay not to feel okay. Bremen 4 läuft. Hier ist Bremen 4, 17.30 Uhr jetzt. Bremen 4, Verkehr. Kurzer Blick auf die Straßen. Die A7 Hamburg Richtung Hannover, die ist zwischen dem Dreieck Hannover Nord und Großburg-Wedel gesperrt. Da hat es einen Unfall gegeben, Stau an der Stelle. Eine Umleitung ist eingerichtet, führt Richtung Braunschweig über die A352 bis Kaltenweide und dann bitte wechseln auf die B522 bis Langenhagen zur A2. Die A28 jetzt, leer Richtung Bremen, zwischen Oldenburg-Wechleu und Oldenburg-Eversten, 3 Kilometer Stau. Und da wird noch geblitzt auf der A28, Oldenburg Richtung Leer, an der Abfahrt Oldenburg-Harentor. Außerdem in Bremen auf der B6, stadteinwärts in Höhe Stefanibrücke und auf der L341 in Anstedt in Richtung Ehrenburg, da beim Bauernhof. Blitzer Nummer 4 in der Samtgemeinde Hambergen. Lübberstedt auf der Bahnhofstraße beim Feuerwehrhaus wird geblitzt und dann noch eine Abstandsmessung auf der A27 Bremen Richtung Bremerhaven. Gemessen wird hier in Höhe Bremen-Fahr von einer Brücke aus. Gute Fahrt. Die Viererkette auf Bremen 4. Los geht's jetzt hier mit der Band Shepherd aus Australien, die ja aus 6 Menschen besteht. 6 Leute in einer Band. Allein die Pizzabestellungen bei der Bandprobe muss ja ewig dauern. Ich will eine Champignon-Zwiebelpizza ohne Zwiebeln. Ich eine Salami-Pizza mit extra Knoblauch, Käserand. Die heißen übrigens Shepherd, weil 3 der Mitglieder Geschwister sind und mit Nachnamen Shepherd heißen. Das macht die ganze Chose ehrlich gesagt nicht weniger kompliziert. Hier sind sie jetzt mit Learning to Fly auf Bremen 4. Die Viererkette auf Bremen 4. We used to be able to dance on the table with nothing but stars in our eyes. Where we'd make believe and with all of our dreams we would color outside of the lines. Don't you ever wonder when it happens, how did fun turn into fear? Now I'm standing on the edge of now or never and the skies are looking clear. And the ties, but that voice deep inside us is trying to remind us what it means to be alive. Don't you feel like we're running in circles, out of days turning to years? Now I'm standing on the edge of now or never, and the skies are looking clear. Playlist im Bremen Vierland. Bremen 4. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire. beste Playlist im Bremen-Vierland. Bremen 4. Kette. Vier Songs nonstop auf Bremen 4. Prisoner, prisoner, locked up, can't get you off my mind, Lord knows I tried a million times, oh, oh, why can't you just let me go? City lights, I'll never escape it. I need the high, oh. let me go. Viertel vor fünf, hier ist Bremen 4. Es gibt eine Gefahrenmeldung von der A27 Walsrode Richtung Bremen zwischen Walsrode West und Verden Ost. Achtung, ist eine ungesicherte Unfallstelle. So, weiter geht's mit Moses Pelham. Als er auf die Welt gekommen ist, gab es noch sowas wie Telegramme. Das waren so Meldungen, die per Funk übermittelt wurden mit knappen Infos für den Empfänger. Gerne immer mit einem Stopp dazwischen. Das muss ich mir gerade selbst nochmal von meinem Redakteur Winnie erklären lassen. So, und warum erzähle ich euch das, liebe Freunde? Weil Moses Pelham heute 50 Jahre alt geworden ist. Und da sagen wir natürlich herzlichen Glückwunsch. Hier sein Leben kurz und knapp im Telegramm-Stil. Geboren in Frankfurt, Stopp. Erster Kontakt mit Rap mit 12, Stopp. Gegründet 1993 das Rödelheim-Hartreim-Projekt, Stopp. Größte Hits, Reime, ja klar, und keine ist, Stopp. Größter Skandal. Er brach Stefan Raab 1997 das Nasenbein und musste danach Schmerzensgeld zahlen, Stopp. Pelham ist seit 1999 Vegetarier, Stopp. Und die Musikbilanz? 3 Alben mit Rödelheim, 9 Soloalben, viele Singles, viele Produktionen. Stopp, Glückwunsch zum 50. können wir nur noch sagen hier auf Bremen 4. Moses Pelham. Und jetzt hier für alle. Höher, schneller, weiter. Stopp. Je vous salue à minuit. Bienvenue sur un trip avec le Rödelheim Hartreim Projekt. Un trip avec 3 P plus de basse. Gegangen und nicht nass geworden. Ihr habt uns 20 Mal gesteinigt und wir sind nicht gestorben. Wir haben im Kühlschrank übernachtet und wir sind nicht erfroren. Wir haben schon 1000 Mal gespielt und noch nie verloren. Wir sind ein Dorn im Auge unseres Feindes, weil jedes Wort wahr und außerdem gereimtes Schein ist wie Zauberei, Zauberei. Wenn ich das Mikrofon greife und unseren Namen schrei, RHP sind die Jabos, die du gerne haben kannst und hast, weil wir dir sagen, wie es ist, du bist ein Spaß, du wirst blass, wer meine Farbe gesund ist und das Wort ins Ohr geht, wenn es aus meinem Mund ist. Wir sind die Bundes Reimer Nummer 1 mit EPs und im Kreis. Und du laberst gerne Scheiß. Ich reiß dich auf, alle und kack dich wieder zu. Rödelheim ist die Macht und du reibst dich nicht mal wegen höher. Schneller und weiter. Schon längst in Rente, wenn ich nur jemanden fände, der den Job machen könnte, denn am Ende, da muss es einen geben. Ich schätze, bin ich, warum bist denn du eigentlich am Leben? Egal, vielleicht weil du uns süß kopierst, es immer wieder probierst und immer wieder verlierst. Du garantierst für Scheiße wie die Werbung von Goethe. Wir haben beide was von Kelly Bundy, ich bin geil und du blöde. Die Rödelheimer Hartreim-Saga, unbezahlbar und unnahbar. Mein Gelaber geht runter wie Kaba, wie Faba ohne Wenn und Aber. Lecker, ich fließ wie der Neckar, nur Weine von dir bis nach Mecker. Verstrecke, schlag ich auf wie Boris Becker. Schneid ich ab wie Blackenberger. Kauf mich wie ne Packung Kecker bei Schlecker. Mike Checker and Scooby-Doo. Now guess what? America, fuck you too. Wir gehen höher, schneller und weiter. Schlagzeug und Bass, wer wie was? Daddy, das Projekt ist deine Last. Ich fass dich nicht mal an, ich hab Konex und Mass. Pass auf, vom Bullen bis zu Chabos im Knast. Hast du suizide Tendenzen? Ich rauch dich wie ne Benson und Hedges, stoß in deine Grenzen. Benson, Chabo gibt, der denkt, dass er kann, was ich kann. Soll er kommen und wenn er kommt, wird er gebombt wie Vietnam. Wann ist mir egal, wo, sowieso. Weil überall, wo wir sind, Rödelheim ist so ne Show. Moses P. ist der Chabo, der schmeißt mit Verben an den Krieg. Mir egal, wie der Scheiß heißt. Weiße Weste, nee. Messe, Frankfurts beste Adresse für Reim ist meine Fresse. Wenn diese Hesse kommt, ist für Erbarmen zu spät. Lecker, in dieser Wasser geht, hebe die Höhe.